Einmal auftreten. Ist doch keine Schande. Was hast du dann gemacht? Ich hab angerufen. Und was hast du gesagt? Ich hab dem Schweinhund gesagt, er hat dir gesagt, du Schwein, geh wieder hoch, du kommst in meinen Club oder ich klatsch dir einen in Gesicht, du Arschloch. Und was, hast du nicht gesagt, du machst dein Gesicht Stonewall? Nein, ich, diese Stonewall, ich, alte Club, weißt du, das habe ich an der Tür gemacht. Jetzt, ich bin Chef. Verstehst du? Mother Gender Kuna Hakose. Das heißt Zuhälter. Zuhälter oder Schwuler oder sowas. Ich weiß nicht mehr, aber ich guck mal, ich bin hier. In Deutschland bin ich gekommen. Ich bin in Deutschland gekommen, wirklich. Du kannst auch Stavros fragen.